Viertes Buch, Teil 5 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Geraume Zeit hielten beide Teile gegeneinander stand und wichen nicht, weil aber die Athener den Vorteil hatten, von Reiterei unterstützt zu werden, während ihre Gegner keine hatten, so zogen sich endlich die Korinther auf den Hügel zurück, nahmen dort unter den Waffen eine Stellung und kamen nicht mehr herunter, sondern verhielten sich ruhig. Bei dieser Niederlage ihres rechten Flügels waren die meisten derselben nebst dem Anführer Lykophron umgekommen. Der übrige Teil ihres Heeres wich, als er auf die angegebene Art zurückgedrängt wurde, ohne heftig verfolgt zu werden oder eilfertig zu fliehen, allmählich zurück und stellte sich auf den Anhöhen auf. Da sie nun nicht mehr zum Kampfe anrückten, so zogen die Athener den Gefallenen die Rüstungen aus, sammelten ihre Gebliebenen und errichteten sogleich ein Siegeszeichen. Die andere Hälfte der Korinther aber, welche zu Cenchreae auf der Wache stand, damit die Athener nicht gegen Kromion schiffen möchten, hatte wegen des Oneischen Gebirges von dem Treffen nichts sehen können. Als sie aber die Staubwolken bemerkten und Nachricht erhielten, so rückten sie unverzüglich herbei. Auch die bejahrten Korinther aus der Stadt eilten zu Hilfe, als sie den Vorfall erfuhren. Wie nun die Athener sahen, dass jene mit gesamter Macht auf sie anrückten, so glaubten sie, es sei dies eine Hilfsschar, die von den benachbarten Peloponnesiern heranziehe, zogen sich eilig auf die Flotte zurück und nahmen die Beute und ihre Toten mit, zwei ausgenommen, welche sie nicht finden konnten und zurückließen. Nachdem sie sich eingeschifft, fuhren sie auf die nahe gelegenen Inseln hinüber, forderten durch einen Herold die zurückgelassenen Toten und bekamen sie mittels eines Waffenstillstands. Von den Korinthern waren in dem Treffen 212 gefallen, von den Athenern etwas weniger als 50. Die Athener brachen hierauf von den Inseln auf und segelten an demselben Tage noch gegen Kromion im korinthischen Gebiete, welches 120 Stadien von der Stadt entfernt liegt. Sie legten sich dort vor Anker, verwüsteten die Gegend und blieben die Nacht hindurch am Lande. Am folgenden Tage segelten sie längs der Küste zuerst auf das epidaurische Gebiet, machten eine Landung und kamen nach Metone, das zwischen Epidaurus und Trözen liegt, besetzten die Landenge der dortigen Halbinsel, legten eine Besatzung hinein und plünderten hierauf das trözenische Gebiet und das von Haliae und Epidaurus. Nachdem sie die Schanzen des Platzes vollendet hatten, kehrten sie mit der Flotte nach Hause zurück. Um dieselbe Zeit, wo dies geschah, kamen Eurymedon und Sophokles, nachdem sie mit der athenischen Flotte von Pylos nach Sizilien aufgebrochen waren, nach Corcyra und halfen den Einwohnern der Stadt, die Corcyräer bekämpfen, welche sich auf dem Berge Istone festgesetzt und seit sie sich nach den dortigen Unruhen dorthin gezogen, sich des platten Landes bemeistert und vielen Schaden angerichtet hatten. Man rückte nun gegen sie an und eroberte die Verschanzung. Die Mannschaft aber flüchtete sich insgesamt auf eine Anhöhe und schloss einen Vergleich wegen der Übergabe, dass sie nämlich ihre Hilfsvölker ausliefern wollten, sie selbst aber wollten die Waffen niederlegen und das athenische Volk sollte über sie entscheiden. Die Anführer ließen sie auf der Insel Petychia in Verwahrung bringen zufolge eines geschlossenen Vertrags, bis sie nach Athen gesendet werden könnten, doch mit der Bedingung, wofern man einen träfe, der entrinnen wollte, so sollte für alle der Vertrag nicht mehr gelten. Die Vorsteher der Volkspartei in Corcyra befürchteten nun, die Athener möchten ihnen, wenn sie dorthin kämen, das Leben schenken und ersannen folgende List. Sie beredeten vermittelst heimlich hingesandter Freunde, einige wenige von den Leuten auf der Insel, es wäre für sie das Beste, so schnell wie möglich zu entfliehen, und sie wollen ihnen selbst ein Schiff bereithalten, denn die Anführer der Athener hätten im Sinne, sie der Volkspartei in Corcyra zu überliefern. Dabei brachten sie ihnen die Überzeugung bei, dass dieser Rat aus wohlmeinender Absicht ihnen erteilt werde. Da sie dieselben nun überredet und das Fahrzeug in Bereitschaft gesetzt hatten und jene beim Auslaufen aufgefangen wurden, so war der Vertrag gebrochen und alle wurden den Corcyräern überliefert. Diesen Gang der Sache, dass nämlich ein entschiedener Rechtsvorwand vorhanden wäre und die Urheber des listigen Plans umso sicherer zum Werke schreiten könnten, hatten besonders die athenischen Feldherren darum unterstützt, weil sie bekanntermaßen nicht wünschten, dass, da sie nach Sizilien segeln mussten, andere den Ruhm der Überbringung dieser Männer nach Athen davontragen sollten. Die Corcyräer nahmen sie nun in Empfang, schlossen sie in ein großes Gebäude ein und führten sie nachher je 20 zum Tode, wobei sie aneinander gebunden durch zwei von beiden Seiten aufgestellte Reihen von schwer Bewaffneten hindurchgehen mussten und von diesen durch Hiebe und Stiche gemisshandelt wurden, wenn einer seinen Feind erblickte. Es gingen auch Leute mit Geißeln nebenher, welche die, so zu langsam gingen, antrieben. Auf diese Art hatte man 60 Männer, ohne dass die übrigen im Gebäude wussten, wozu, herausgeführt und hingerichtet, denn jene glaubten, man wolle ihnen nur einen andern Wohnort anweisen und sie dorthin bringen. Als sie es aber erfuhren und sie jemand davon benachrichtigte, so riefen sie die Athener zum Schutz an und verlangten, wenn sie es so beschlossen hätten, durch die Hände der Athener den Tod zu empfangen. Auch erklärten sie, sie werden, soweit ihre Kraft reiche, niemand hineinlassen. Die Corcyräer aber hatten auch selbst nicht im Sinne, die Türe mit Gewalt zu erbrechen, sondern stiegen auf das Dach des Gebäudes, deckten die Wölbung desselben ab und warfen von oben herab Ziegel und schossen Pfeile hinunter. Jene verwahrten sich dagegen so gut sie konnten, die meisten aber töteten sich zu gleicher Zeit selbst. Sie stießen sich die heruntergeschossenen Pfeile in den Hals oder hingen sich an den dort vorgefundenen Bettstellen mit Stricken und Binden, die sie aus ihren Kleidern verfertigten, auf. Und so dauerte es einen großen Teil der Nacht hindurch, welche über dieser Schauerszene eingebrochen war, dass sie auf alle mögliche Weise teils selbst den Tod suchten, teils durch Geschosse von denen auf dem Dache getötet wurden. Die Corcyräer luden sie, als es Tag geworden war, schichtenweise auf Wagen und fuhren sie aus der Stadt. Die Frauen aber, welche in der Verschanzung gefangen genommen worden, versetzten sie in die Sklaverei. So wurden die Corcyräer auf dem Berge von der Volkspartei aus dem Wege geräumt, und so endete der so heftig gewordene Parteikampf für die Zeit dieses Krieges, denn von der anderen Partei blieb nichts von Bedeutung mehr übrig. Die Athener aber schifften nach Sizilien, wohin sie zuerst bestimmt waren, und führten in Verbindung mit ihren Bundesgenossen den Krieg fort. Die Athener in Naupaktus und die Akarnanier machten mit Ausgang des Sommers 425 vor Christus im September einen Heerzug gegen Anaktorium, eine korinthische Stadt, die an der Mündung des amphrakischen Meerbusens liegt, und nahmen sie durch Verrat. Nachdem sie die Korinther fortgeschickt, besetzten akarnanische Ansiedler aus allen Stämmen den Platz, und damit endete der Sommer. Im nächstfolgenden Winter geschah es, dass Aristides, des Archippos Sohn, einer der Anführer der athenischen Flotte, welche, um die Abgaben einzutreiben, bei den Bundesgenossen umhergesandt wurde, den Perser Artaphernes, der als Abgeordneter des Königes auf der Reise nach Lacedämon begriffen war, in Eion am Strymon gefangen nahm. Als er nach Athen gebracht war, so lasen die Athener seine Briefschaften, die sie sich aus der assyrischen Schrift übersetzen ließen, worin unter vielem anderen das Hauptsächlichste die Stelle des Schreibens an die Lacedämonier war. Der König wisse nicht, was sie wollen. Von den vielen Gesandten, welche hinkommen, widerspreche immer einer dem andern. Wollten sie sich deutlich erklären, so sollten sie dem Perser Gesandte an den König mitgeben. Später ließen die Athener den Artaphernes auf einem Dreiruder nach Ephesus bringen und gaben ihm Gesandte mit, welche auf die dort erhaltene Nachricht, dass Artoxerxes des Xerxes Sohn vor kurzem gestorben sei, nach Hause zurückkehrten. In demselben Winter mussten auch die Chier ihre neue Festungsmauer auf Befehl der Athener niederreißen, welche sie im Verdacht hatten, dass sie eine Neuerung gegen sie beabsichtigen. Doch ließen sie sich von den Athenern möglichst bündige Versprechungen und Versicherungen geben, dass diese keine weitere Veränderung in ihrer Verfassung vornehmen wollten. Damit endete der Winter und das siebente Jahr dieses Krieges, welchen Thukydides beschrieben hat. Gleich im Anfange des nächstfolgenden Sommers, zur Zeit des Neumonds, verfinsterte sich ein Teil der Sonne, und im ersten Drittteile desselben Monats erfolgte ein Erdbeben. Die Mehrzahl der mytilenäischen und übrigen lesbischen Ausgewanderten, welche auf dem Festlande ihren Waffenplatz hatten, mieteten teils Hilfsvölker aus dem Peloponnes, teils sammelten sie solche in ihrer Gegend und besetzten damit Rhoeteum, gaben es aber gegen die Summe von 2000 phocäischen Statern wieder heraus. Hierauf zogen sie gegen Antandros und bemächtigten sich der Stadt durch Verrat. Ihre Absicht war, teils die übrigen sogenannten aktäischen Städte, welche früher die Mytilenäer unter athenischer Hoheit besessen hatten, besonders aber Antandros zu befreien und dann dieses zu befestigen, was leicht geschehen konnte, da die Gegend wegen des vorhandenen Holzes und der Nähe des Ida Mittel genug zum Schiffbau und andere Bedürfnisse der Art darbot. Sofort von diesem Waffenplatze aus das nahegelegene Lesbos zu beunruhigen und die kleinen äolischen Städte auf dem Festlande zu erobern. Dieses waren die Plane, mit deren Ausführung sich jene beschäftigten. In dem nämlichen Sommer unternahmen die Athener mit 60 Schiffen und 2000 schwer bewaffneten und wenigen Reitern in Begleitung der milesischen und einiger anderen Bundesvölker einen Kriegszug gegen Cythera. Anführer waren Nicias des Niceratus Sohn, Nikostratos des Diotrephes und Autokles des Ptolemäus Sohn. Cythera ist eine Insel, welche Lakonien bei Malea gegenüber liegt. Die Einwohner sind Lacedämonier aus der Klasse der untergebenen Beisitzer. Jährlich kam von Sparta ein Beamter hinüber, Cytherodikes genannt. Auch sandte man immer eine Besatzung vom schweren Kriegsvolke hin und widmete dieser Insel viel Aufmerksamkeit, denn dort war der Landungsplatz für die Lastschiffe von Ägypten und Libyen. Auch konnte Lakonien von der Seeseite, wo es allein möglich war, dem Lande Schaden zu tun, durch Seeräuber weniger beunruhigt werden, denn die Insel erstreckt sich ihrer ganzen Länge nach gegen das sizilische und kretische Meer. Die Athener landeten nun mit ihrer Kriegsmacht und besetzten mit 10 Schiffen und 2000 milesischen schwer bewaffneten die Küstenstadt, welche Skandeia heißt. Mit dem übrigen Heere landeten sie in dem Malea gegenüberliegenden Teile der Insel und zogen gegen die Stadt der Cytheria, die am Meere liegt, fanden sie aber daselbst mit ihrer ganzen Macht gelagert. Es kam zu einem Treffen, wo die Cytheria kurze Zeit standhielten, sodann wichen und landeinwärts nach der Stadt flohen. Und bald gingen sie mit Nicias und seinen Mitbefehlshabern einen Vergleich ein des Inhalts. Die Athener sollten nach Gefallen über sie verfügen, nur sie nicht töten. Nicias hatte auch schon früher mit einigen Cytheriern Unterhandlung gepflogen. Daher wurde auch umso schneller und günstiger jetzt und in der Folge die Angelegenheit des Vergleichs mit ihnen zustande gebracht. Denn sonst würden die Athener den Cytheriern, da sie Lacedämonier waren, bei der nahen Lage der Insel gegenüber von Lakonien befohlen haben, ihre Wohnsitze zu räumen. Nach geschlossenem Vertrage besetzten die Athener das Städtchen Skandeia am Hafen und legten eine Besatzung nach Cythera, schifften hierauf nach Asine, Helos und sehr vielen Küstenplätzen, machten Landungen und verheerten das Land etwa 7 Tage lang, indem sie da, wo die Gelegenheit günstig war, verweilten. Wiewohl nun die Lacedämonier die Athener im Besitz von Cythera sahen und im Voraus vermuteten, dass sie auch auf ihrem Gebiete solche Landungen unternehmen würden, so stellten sie sich denselben doch nirgends mit ihrer gesamten Kriegsmacht entgegen, sondern sandten nur im Lande umher eine Anzahl von schwer Bewaffneten auf die Punkte, wo es nötig war, und trafen im Übrigen alle Vorsichtsmaßregeln aus Furcht, es möchte eine Umwälzung ihrer Verfassung drohen, da das unerwartete und große Unglück auf der Insel sie betroffen hatte und Pylos und Cythera besetzt war und von allen Seiten plötzliche und durch keine Gegenanstalten abwendbare Feindseligkeiten sie bedrohten. Daher rüsteten sie gegen ihre Gewohnheit 400 Reiter und Bogenschützen aus und waren bei den Kriegsunternehmungen mutloser als je, da sie sich gegen ihre hergebrachte Art der Kriegsanstalten in einen Seekampf und zwar mit den Athenern verwickelt sahen, welche bei jeder unterlassenen Unternehmung hinter der Erwartung dessen, was sie ausführen könnten, zurückzubleiben glaubten. Zugleich hatten die vielen Zufälle, die in so kurzer Zeit sich so unerwartet ereignet hatten, die Lacedämonier mit der größten Bestürzung erfüllt, und sie fürchteten, es möchte etwa wieder ein solcher Unfall wie der auf der Insel ihnen zustoßen. Daher war ihr voriger Mut, sich zu schlagen, herabgestimmt, und bei jeder neuen Unternehmung glaubten sie einen Fehltritt zu tun, weil sie wegen der früheren Ungewohnheit widriger Erfahrungen bei ihren Entwürfen die innere Bürgschaft des Gelingens verloren hatten. Während die Athener damals ihr Küstenland verheerten und bei einem besetzten Punkte nach dem andern landeten, so verhielten sie sich meist ruhig, weil die einzelnen Posten zumal in einer solchen Stimmung sich für zu schwach hielten. Nur ein Posten, welcher Kortyrta und Aphrodisia zu decken hatte, jagte durch raschen Angriff einen zerstreuten Haufen leichter Truppen in die Flucht, zog sich aber zurück, als die schwer Bewaffneten ihm standhielten. Dabei kamen einige wenige Leute um, auch wurden Waffen erbeutet. Daher errichteten die Athener ein Siegeszeichen und schifften dann nach Cythera zurück. Von dort kreuzten sie gegen das limerische Epidaurus und nachdem sie einen Teil des Gebiets verheert hatten, kamen sie nach Thyrea, welches zum sogenannten Zynurischen Lande gehört und auf der Grenze des argivischen und lakonischen Gebiets liegt. Die Lacedämonier, die Besitzer desselben, hatten es den Vertriebenen Ägineten zur Bewohnung angewiesen wegen der Verdienste, welche diese zur Zeit des Erdbebens und des Aufstandes der Heloten sich um sie erworben hatten, und weil sie, wiewohl den Athenern unterworfen, doch ihnen immer geneigt geblieben waren. Als nun die Athener heransegelten, so verließen die Ägineten die Verschanzung am Meere, mit deren Bau sie gerade beschäftigt waren, und zogen sich in die weiter landeinwärts, etwa 10 Stadien vom Meere gelegene Stadt, ihren Wohnort, zurück. Ein lacedämonischer Posten in der Gegend, welcher ihnen auch die Festung anlegen half, wollte nicht, wie die Ägineten verlangten, sich mit ihnen in die Stadt hereinziehen, sondern hielt es für gefährlich, sich in die Mauern einschließen zu lassen. Sie zogen sich daher auf die Anhöhen zurück, und da sie dem Feinde nicht gewachsen zu sein glaubten, so verhielten sie sich ruhig. Indessen landeten die Athener, rückten ungesäumt mit ihrem ganzen Heere vorwärts und besetzten Thyrea. Die Stadt verbrannten sie und plünderten, was darin war, und nahmen die Ägineten, die nicht im Handgemenge umgekommen waren, auf der Rückkehr nach Athen mit. Darunter war auch der lacedämonische Vorstand des Orts, Tantalus, der Sohn des Patrokleus, denn diesen hatte man verwundet zum Gefangenen gemacht. Sie brachten auch einige wenige Männer von Cythera mit, welche man der Sicherheit wegen anderswohin zu versetzen für gut fand. Die Athener beschlossen, diese auf die Inseln in Verwahrung zu geben, die übrigen Cytheria in ihrem Lande zu lassen, wo sie einen Tribut von 4 Talenten entrichten sollten. Alle gefangenen Ägineten wegen des von jeher gegen sie gehegten Hasses hinzurichten, den Tantalus aber neben den Lacedämoniern von der Insel in Banden zu behalten. Ende von 4. Buch, Teil 5.